Laut dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Tonglus hielt das Notmaßnahmekomitee für die Verteidigung der heiligen Stätte des Wonbuddhismus Songzu am 13. Juli in Iksan vom Bezirk Nordsola ein Seminar über den Kampf gegen die Saatsatanierung ab. Die Redner meinten, in Bezug auf die Saatsatanierung solle man keine Zugeständnisse machen. Es sei selbstverständlich, dass man gegen die widerrechtlichen Taten in der Nähe der heiligen Stätte des Wonbuddhismus protestiere.